Ein Lied nach dem endgültigen Inkrafttreten der Notstandsgesetze. Allen leichtfertig gutgläubigen SPD-Wählern zu singen. Vorsichtshalber schon heute gesungen. Ich gratuliere euch zu den Gesetzen. Ein jedes Volk bekommt, was ihm gebührt. Das Spiel ist aus, jetzt will ich nicht mehr hetzen. Ihr werdet selber sehen, wohin es führt. Weiß Gott, ihr habt's nun bald im Ernst zu tragen, wofür die Schuld auf euer Konto geht. Ich mag euch nicht einmal mein Beileid sagen, da ihr mit einem Fuß im Grabe steht. Es ist nicht immer schön, Recht zu behalten, mir ist in diesem Fall nicht wohl dabei. Seit alters her bleibt alles hier beim Alten, wenn man nicht weiß, wozu, ist man nicht frei. Die Nacht kommt sehr, die Sonne wird schon kälter, ich schlachte jenes Bild noch einmal aus. Das sagt, dass unser Land der Arsch der Welt wär. Ich mache mich vor's knallt zum Loch hinaus. Man kann sein Land nicht wie im Scherz verlassen, wenn die Gefahr am allergrößten ist. Man kann nicht euch, nur eure Dummheit hassen, die aus den Händen eurer Metzger frisst. Noch hinter irgendwelchen Grenzen kauernd, biet ich euch meine kleine Hilfe an und lehnt ihr ab, verlegen und bedauernd. Ich tue, was ich kann, wenn ich nur kann.